Glück ist sicher das falsche Wort. Aber eine gewisse Unbeschwertheit dürfte es in Martels Alltag in den 12 Jahren zwischen ihrer Verbeamtung und dem Schlaganfall ihres Vaters doch gegeben haben. Wenn sie aus der Schule nach Hause kam, aß sie mit den Eltern zu Mittag, legte sich danach in ihrer Wohnung eine Stunde aufs Ohr, trank anschließend 2 Tassen schwarzen, ungesüßten Kaffee, korrigierte Hausaufgaben und bereitete den Unterricht des nächsten Tages vor. Sie las viel, vor allem Bücher über die südlichen Länder und Städte, die sie in den Oster- und Sommerferien bereiste, vorausgesetzt, Rosas Haushalt streckte nicht seine Hand nach ihr aus. An vielen Sonntagen kamen Bärbel und ihr Mann zu Besuch, die sich in Kaiserslautern niedergelassen hatten. Vermutlich gestand Martel es nicht einmal sich selbst ein, aber als Kind und als Jugendliche muss sie insgeheim darüber nachgedacht haben, wie anders die Welt wäre, wenn es kein vom Vater vergöttertes, sie in den Schatten stellendes Rösche gäbe, sondern nur 2 Schwestern, sie und Bärbel, mit der sie sich immer gut vertrug. Alles andere erscheint mir beinahe unnatürlich. Ich selbst liebte meinen Bruder, was mich nicht davon abhielt, den entrückten Bücherverschlinger in meinen Tagträumen gegen einen rebellischen Halbstarken auszutauschen, neben dem ich als vergleichsweise brav und leise gegolten hätte. Und ich bin mir sicher, dass Martel am sonntäglichen Zusammensein mit ihren Eltern, Bärbel und deren Mann auch deshalb festhielt, weil es eine dunkle Kinderfantasie einlöste. Rosa war nicht dabei. Sie befand sich in Franken, viel zu weit entfernt, um öfter als 1 oder 2 Mal im Jahr in die Pfalz zu reisen. War Martels Junggesellinnenleben auch gebunden an ihre Eltern, so verlief es in dieser Zeit doch nicht ohne Geselligkeit. Sie gehörte einem Wanderverein an, mit dem sie Tagestouren unternahm. Sie suchte das Kino und das kleine Ensembletheater auf, die es in Zweibrücken damals noch gab. Einmal in der Woche ging sie mit Kollegen zum Mittagessen in das Restaurant, in dem ich später mit ihr oft saß. »Mir hatte richtiger Lehrerstammtisch und waren vergnügt«, sagte sie. »Das ging oft bis in der Abend. Da wird Karte gespielt und über Gott und die Welt diskutiert.« Sie freundete sich mit einer ebenfalls unverheirateten Lehrerin und deren Bruder an. Sie wohnten zusammen und galten als Eigenbrötler. Sie waren sehr gebildet und sehr weltfremd, insbesondere der Bruder, den kaum jemand zu Gesicht bekam. Die ihm nachgesagte Genialität wurde nie in einer beruflichen Tätigkeit auf die Probe gestellt, da er keiner solchen Tätigkeit nachging. Er litt unter krankhafter Prüfungsangst, hatte Wagenladungen von Büchern gelesen, seine Kenntnisse in Altgriechisch und Latein perfektioniert, aber noch nicht einmal das Abitur abgelegt. Er verbrachte seine Tage mit Privatstudien und war die Lebensuntüchtigkeit in Person. Ohne seine Schwester wäre er vermutlich auf der Straße oder in einer Anstalt gelandet. Meine Mutter behauptete, das Geschwistergespann, in dessen Wohnung sie nie einen Fuß setzte, teile sich sogar das Schlafzimmer, was meine Tante energisch bestritt, um Rosa im Gegenzug zu unterstellen, sie wolle ihr aus Bosheit alles, sogar die Freundschaft mit diesen harmlosen, über jeden Verdacht erhabenen Humanisten verleiden. Tatsächlich spielte sie die Freundschaft herunter und vermied jeden Kontakt zwischen ihrer Familie und dem Geschwisterpaar. Erst nach dem Tod meiner Tante wurde mir beim Durchblättern ihrer Fotoalben bewusst, dass sie einige ihrer Reisen wohl mit den beiden zusammen unternommen hatte. Wer sonst sollte sie auf dem Markusplatz und vor dem Petersdom fotografiert haben? Organisierte Gruppenreisen unternahm meine Tante erst viele Jahre später. Auf einem Foto steht sie in einem Patio der Alhambra zwischen einer Flucht zarter Säulen, in denen sich das von oben einfallende Sonnenlicht bricht. Sie lugt zwischen 2 Säulen hervor, ein wenig verlegen und die Stirn skeptisch runzelnd, als wolle sie dem Fotografen ihren Unwillen darüber zu verstehen geben, inmitten dieser Pracht Fotomaterial an eine unbedeutende Person zu verschwenden. Folglich hatte meine Tante, wenn sie eine Reise antrat, ihren Koffer ins Auto geladen und sich von meinen Großeltern verabschiedet, dann aber, wovon sie niemand erzählte, die Lehrerin und ihren Bruder eingesammelt. Auch auf ihren Urlaubspostkarten erwähnte sie die beiden mit keinem Wort. Der Bruder, so stelle ich es mir vor, wagte sich nicht allein aus dem Hotelzimmer, erwies sich aber, wenn man ihn erst einmal herauseskortiert hatte, als hervorragender Museumsführer. Seine Schwester kam vermutlich nur mit der Hälfte ihres Gepäcks nach Hause zurück. Sie war berühmt für ihre Verschusseltheit. Wo sie sich aufhielt, ließ sie etwas liegen. beim Metzger den Geldbeutel, beim Arzt ihren Schal, auf dem Postamt die Mappe mit den Heften ihrer Schüler. Zweifellos fühlte sich meine Tante in der Gesellschaft dieser Sonderlinge viel wohler, als sie es je zugeben mochte. Vielleicht, weil die Merkwürdigkeit ihres Daseins als ewige Tochter und Junggesellin im Zusammensein mit Menschen, die auf dem Erdball als mindestens so merkwürdige Gestalten herumpurzelten, weniger ins Gewicht fiel. Stand ich ihr wirklich nahe? Besser gesagt, sie mir. Ich weiß, dass sie in ihren zwei letzten Lebensjahren auf mich zählte. In der grauenhaften Frühphase der Demenz, in der die Kranken noch merken, was in ihnen vorgeht, nahm sie mir das Versprechen ab, sie späterhin nicht leiden zu lassen. Ich habe versucht, es zu halten und mit der Leitung des Altenheimes darum gerungen, ihr ein Antidepressivum zu verabreichen, als sie von Verzweiflungsanfällen geschüttelt wurde, wie von den Stößen eines Erdbebens. Aber nahegestanden? In dem Sinn, dass sie mir Geheimnisse und tiefste Gefühle eröffnet hätte? Wenn ich sie vorsichtig auf den Schatten aufmerksam zu machen suchte, den die Schwesternhassliebe auf ihr Leben warf, wurde sie sofort wütend, als wolle ich sie, und zwar nur sie, der niederträchtigen Rivalität beschuldigen. Und sicher beschwor ich, obwohl ich meiner Mutter kaum ähnlich sehe, als Tochter von Rosa, deren immerzu beunruhigende, provozierende Gestalt herauf, wenn ich meiner Tante gegenüber saß. Allerdings war ich die Einzige aus der Familie, die sie je in die Wohnung des Geschwisterpaares mitnahm. Ich war 6 oder 7 Jahre alt. Vermutlich dachte meine Tante, ich sei zu klein, um den anarchischen Zustand der Wohnung zu bemerken, die einem überfüllten, seit Urzeiten nicht mehr sortierten Museum glich. Ich war keineswegs zu klein. Ich war begeistert von dem Anblick, der sich mir bot. Jeder Tisch, jede noch so kleine Kommode war bedeckt von Prospekten, Bücherstapeln und Plastiktüten, von aufgerissenen Kekspackungen, Gläsern und Tassen mit eingetrockneten Getränkeresten. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass es in der pfälzischen Provinzstadt Menschen wie diese Lehrerin und ihren somnambulen Bruder gab, der in Filzpantoffeln und einem abgerissenen Hausmantel herumschlurfte. In seinem Eremitendasein hatte er vermutlich noch nie aus der Nähe mit einem Kind zu tun gehabt und gab sich größte Mühe, freundlich zu mir zu sein. Er schlich an den überquellenden, sämtliche Wände der Wohnung bedeckenden Bücherregalen vorbei, zog schließlich einen Band heraus und begann mir lateinische Kinderverse vorzulesen. Mittendrin verstummte er, offensichtlich keimte in ihm der Verdacht, Latein zähle möglicherweise nicht zu den Sprachen, die 6-Jährige mühelos verstehen, und er übersetzte die Verse mit hochtrabender Stimme ins Deutsche. Ich sah an diesem Tag meine Tante mit anderen Augen. Ohne es benennen zu können, ahnte ich, dass man ein Leben zwischen verschiedenen Räumen führen kann, deren Verbindungstüren für andere verschlossen bleiben. Nach dem Schlaganfall ihres Vaters wurde Martels Bewegungsfreiheit von einem Pflichtpensum beschnitten, unter dem ein weniger opferbereiter Mensch zusammengebrochen wäre. Sollte sie je insgeheim erwogen haben, sich doch noch vom Elternhaus zu lösen, so war es dafür nun zu spät. Sie wurde zur Gefangenen töchterlicher Verantwortung. Ihr Vater war ein Pflegefall, ein undankbarer und launischer Patient zudem. Einmal rief er aus dem Wohnzimmersessel nach Martel, weil er ein Glas Wasser wollte. Ich war gerade zu Besuch und brachte ihm schnell das Wasser. Erbost, weil sein Befehl von der falschen Dienstbotin ausgeführt wurde, griff er nach dem Gehstock, der an der Armlehne des Sessels lehnte, und schlug das Glas aus meiner Hand. Dann stieß er mit dem Stock so lange auf den Fußboden und brüllte »Martel, komm«, bis sie erschien. Die Kraft ihrer Mutter schwand zusehends. Sie konnte sich gerade noch im Badezimmer allein versorgen, kochen schon nicht mehr. Sie wurde immer vergesslicher, zog im Hochsommer ihren Wintermantel an und wunderte sich, dass sie schwitzte. Meine Tante hetzte vom Morgengrauen bis um Mitternacht durch die Tage. Sie kochte spät nachts Essen vor, das die wechselnden Pflegerinnen nur aufwärmen mussten, legte jeden Abend einen Riegel Bitterschokolade auf den Nachttisch meines Großvaters, an den er gewöhnt war, und lauschte immer zu, ob sich die Haustür öffnete und meine Großmutter ins Freie entwich. Das Bild des Esels, der an einem Seil ums Mühlrad kreist, ist zur Beschreibung des Lebens, das meine Tante in diesen Jahren führte, nicht übertrieben. Bärbel und ihr Mann kamen regelmäßig, um sie wenigstens für ein paar Wochen in den Ferien abzulösen. Rosa kam ein einziges Mal und beschwor ein Drama herauf, das ich ihr lange nicht verzeihen konnte. Es muss 1971 oder 1972 gewesen sein. Ich war schon im Teenageralter. Die Sommerferien standen bevor und Martel wollte für 2 Wochen verreisen. Dass sie sich, anders als je zuvor, eine Kurklinik im Schwarzwald als Ziel wählte, musste als äußerstes Alarmzeichen gelten. Sie war, was sie selbst natürlich nicht so ausdrückte, am Ende ihrer Kraft. Bärbel und ihr Mann hatten sich bereit erklärt, sie im Haus zu vertreten. Doch eine Woche vor dem Beginn von Martels Kur mussten sie absagen, da Bärbels Schwiegervater gestorben war. Es war nicht Martel, sondern Bärbel, die bei Rosa anrief und sie bat, ausnahmsweise einzuspringen. Ich saß in meinem Zimmer und hörte das Telefonat mit halbem Ohr mit. Erst bei dem Satz »Ach, das tut mir aber leid für Martel«, wurde ich aufmerksam und öffnete leise meine Zimmertür. »Bärbel«, sagte meine Mutter, »ich würde sofort kommen, das weißt du, aber ich bin keine Hilfe. Es muss doch jemand da sein, der Kraft hat und unseren Vater heben kann. Ich bin da fehl am Platz.« Ich schloss leise die Tür und setzte mich auf mein Bett, um mich zu beruhigen. Auf keinen Fall durfte ich meine Mutter mit Vorwürfen überfallen, weil sie nicht bereit war, zum Ausgleich einer familiären Ungerechtigkeit etwas beizutragen, die ja wohl auf der Hand lag. Wenn Martel weg wollte und Bärbel verhindert war, dann war es ja wohl ihre Sache, einen winzigen Teil der Last zu übernehmen. Aber unter meinem Gerechtigkeitssinn verbarg sich noch etwas anderes. Die Hoffnung, meine Mutter würde von ihren unbestimmbaren, ständig wechselnden Krankheiten genesen, wenn sie alltäglich mit einem Kranken zu tun hätte, dessen Leiden einen medizinisch eindeutigen Namen trug, Schlaganfall. Ich zwang mich, eine volle Stunde vergehen zu lassen, bis ich zu meiner Mutter ins Schlafzimmer ging und ihr so schonend wie möglich den Plan unterbreitete, den ich mir in der Zwischenzeit ausgedacht hatte. Ich wollte mit ihr gemeinsam nach 2 Brücken fahren und als Team an Martels Stelle treten. »Aber du hast doch selbst Ferien«, wehrte sie ab. »Das ist doch keine Erholung für dich.« Auf diesen Einwand hatte ich mich, wie auf jeden anderen, vorbereitet. Erstens, sagte ich, könne ich an den Vormittagen ins Schwimmbad gehen, da wäre ja die Pflegerin im Haus. Zweitens hätte ich kein Problem damit, meinen Großvater morgens aus dem Bett zu hieven und abends wieder hineinzuhieven. Ihre einzige Aufgabe bestünde darin, die Haushaltsorganisation im Auge zu behalten. Sie wirkte unentschlossen, aber nicht ganz abgeneigt. »Ich rufe jetzt Martel an, ja?« schlug ich vor, und meine Mutter nickte. Alles war minutiös geplant. Wir kamen 2 Tage vor Martels Abreise an, um von ihr in das Alltagsreglement eingewiesen zu werden. Meine Tante hatte Berge von Lebensmitteln eingekauft und Mahlzeiten vorgekocht, die Medikamente meines Großvaters und die Wechselwäsche meiner Großeltern für 14 Tage zurechtgelegt. Wir prägten uns das Versteck des Hausschlüssels ein, an den meine Großmutter nicht herankommen durfte. Telefonnummern von Ärzten und hilfsbereiten Nachbarn lagen bereit. Im Stillen dachte ich mir einen Notplan aus, wie ich schlimmstenfalls auch allein zurechtkäme, sollte mit meiner Mutter etwas schiefgehen. Damit war immer zu rechnen. Sollten wir aber, so dachte ich, den 2-Wochen-Einsatz mit Bravour bestehen, dann würde sich der melancholische Nebel, der meine Mutter umgab, wie von selbst verziehen. Mit ganz neuem Schwung würden wir nach Hause zurückkehren und dort genauso energisch und zupackend weitermachen. Meine Mutter und ich schliefen im Gästezimmer meiner Großeltern. Für mich hatte Tante Martel ein sogenanntes Feldbett aufgestellt. Das Wort Feldbett gefiel mir. Es hob mich in den Rang einer Krankenschwester im Krisengebiet, rekrutiert für verantwortungsvolle Aufgaben. Am Tag ihrer Abreise sollte Martel meinem Großvater ein letztes Mal beim Aufstehen, Waschen, Anziehen helfen, ihn dann der Pflegerin übergeben, um sich am Vormittag ins Auto zu setzen und in den Schwarzwald zu fahren. Als ich morgens aufwachte, hörte ich, wie meine Mutter sich mehrmals räusperte. »Ist das Fenster auf?«, fragte sie mit einem verdächtigen Röcheln in der Stimme. Ich schnellte aus dem Bett und lief zum Fenster. Es war gekippt. Ich versuchte es so leise zu schließen, dass meine Mutter das Klappgeräusch nicht hören und im Luftzug, der während der Nacht ins Zimmer gedrungen war, nicht den Anlass für eine gesundheitliche Unstimmigkeit erkennen konnte. Aber es war zu spät. »Kind«, sagte sie in dem resignierten Tonfall, den ich aus langer Erfahrung kannte. Mich hat was erwischt. Ich ging ins Badezimmer, um Zähne zu putzen und mich schnell anzuziehen. Aus dem Schlafzimmer meiner Großeltern hörte ich schon Martels Stimme. In 1,5 Stunden sollte sie losfahren. Als ich zu meiner Mutter zurückkam, saß sie in eingesunkener Haltung auf dem Bettrand. Irgendetwas, eine plötzliche Schwäche, ein Überfall von Viren oder Bakterien, ein sich ausbreitender Gliederschmerz, eine Migräne oder das alte Herzrasen hatte sie heimgesucht. Sie auf die mögliche Flüchtigkeit von Symptomen hinzuweisen, war noch nie sinnvoll gewesen. Im Gegenteil. Zuverlässig führte es dazu, dass sich die Erkrankungen meiner Mutter, dem Verdacht der Einbildung ausgesetzt, nur verschlimmerten. Ich sagte nichts und ging in die Küche, wo meine Tante bereits mit den Frühstücksvorbereitungen begonnen hatte. Wie immer stand die Tür offen, um die Zurufe meines Großvaters zu hören. Dass man Rosa, wie er behauptete, dazu erpresst hatte, aus Franken anzureisen, damit Martel sich in Schlammbäder und auf Massagebänke legte, erzürnte ihn schwer. Ihn, den Behinderten, konnte man offensichtlich zwischen Töchtern, Enkelinnen und wildfremden Pflegerinnen herumschieben, wie ein lästiges Möbelstück. Als ich ihm am Vortag zum ersten Mal allein aus dem Sessel geholfen hatte, machte er sich absichtlich schwer und wäre mir beinahe aus dem Arm geglitten und zu Boden gestürzt. »Martel, kommst du mal?« rief meine Mutter aus dem Gästezimmer. Ich sah die Katastrophe heraufziehen und versuchte, meine Tante in der Küche festzuhalten, um Vorsprung zu gewinnen und meine Mutter in meinen Notplan einzuweihen. Aber Rosas Ruf zu widerstehen war Martel unmöglich. Nicht nur aus Gewohnheit, wie mir plötzlich klar wurde. Das Unheil, das ihren winzigen Rest an Freiheit zu vernichten drohte, übte eine geradezu perverse Anziehungskraft auf sie aus. Sie schob mich zur Seite und lief mit hochrot verzerrtem Gesicht ins Gästezimmer. In ihrer Miene vermischten sich Widerwille und eine Art aggressiver Gier. Die Szene, die sie erwartete, der Fluch ihrer Niederlage, all das war die Lebenslandschaft, deren giftige Luft sie atmete. »Mir geht's nicht gut«, klagte meine Mutter. »Ich bin im Elend.« Schon dieser dramatische Begriff musste meine Tante rasend machen, und ich wollte ihn schnell mit einer Bemerkung übertönen. Martel kam mir zuvor. »Rosa«, schrie sie los, »das ist kein Elend. Wer den ganzen Tag im Bett liegt und sich von Schokolade ernährt, führt kein normal Leben. Aber normal will Madame ja nicht sein, sondern was Besseres.« Einen Moment fürchtete ich, meine Mutter würde vom Bettrand aufstehen und zu einem Schlag ausholen. Stattdessen sank sie in sich zusammen, als wäre der Schlag auf sie selbst niedergegangen. Sie rang nach Luft und knüllte mit beiden Händen ihr Nachthemd über der Brust zusammen. »Wie kann ein Mensch nur so grob sein?« stieß sie hervor. »Das Fenster war die ganze Nacht offen, obwohl du weißt, dass mich kalte Luft umbringt. Du hast es mit Absicht aufgemacht. Martel, du bist und bleibst ein verdorbener Tyrann.« Dialoge wie diesen hatte ich schon öfter mitgehört. Sein Inhalt war mir nicht neu. Aber der glühende Hass, der in ihm aufkochte, übertraf alles, was ich von Martel und meiner Mutter je erlebt hatte. Wie in Trance unterschied ich kaum mehr ihre Stimmen. Sie kreischten über mich hinweg. Ich könnte nicht sagen, wer von beiden als Erste die Worte Gemeinheit, Rücksichtslosigkeit und Egoismus verwendete, ob die grauenvolle Szene 5 oder 20 Minuten dauerte. War an ihrem Beginn noch nicht ganz klar, was aus der Schnellerkrankung meiner Mutter folgen würde, so stand es am Ende fest. Martel musste zu Hause bleiben, Rosa geschont werden. Eine Viertelstunde später rief Martel bei der Kurklinik an. Sie benutzte dafür das Telefon, das im Entree meiner Großeltern auf einer kleinen Kommode stand. Die Sätze, mit denen sie erklärte, weshalb sie so kurzfristig absagen müsse, waren in der ganzen Wohnung zu verstehen. Nach dem Telefonat blieb es totenstill. Ich hatte mich wieder an den Küchentisch gesetzt. Ich fühlte mich von allen, meiner Mutter, meiner Tante und meinem Großvater, betrogen, der befriedigt in seinem Sessel thronte. Die Dinge waren seiner Ansicht nach wieder im Lot. Ich erwartete, dass Tante Martel in die Küche zurückkehrte, um weiter zu frühstücken, aber sie kam nicht. Ich schaute ins Gästezimmer, wo sich meine Mutter gerade ihren Morgenmantel anzog. Ich suchte sie im Wohnzimmer. Mein Großvater hatte die Zeitung aufgeschlagen, meine Großmutter saß auf der Couch. Sie hatte von dem ganzen Aufruhr nichts mitbekommen. Dann öffnete ich die Wohnungstür und ging die Treppe bis zum Mittelabsatz hinunter. Von unten hörte ich schrille, zugleich keuchende Laute. Die Wohnungstür meiner Tante stand offen. Ich machte einen Schritt in ihr Entree. In der Mitte des Raums lag ihr nach beiden Seiten aufgeklappter Reisekoffer. Um ihn herum sah ich Kleidungsstücke, einen verrutschten Stoß heller Blusen, den dunkelblauen Trainingsanzug, den sie extra für den Kuraufenthalt gekauft hatte, Unterwäsche und einen Badeanzug mit weißen Längsstreifen. Ich fand meine Tante in ihrem Schlafzimmer. Sie lag bäuchlings auf dem Bett, das Gesicht ins Kissen gedrückt, Arme und Beine von sich gestreckt, als wäre sie mit einem Ruck nach vorn gekippt und kraftlos liegen geblieben. Ihr ganzer Körper bebte unter den Wellen eines animalischen Schluchzens. Ihr Rock war, was mich fast am meisten erschreckte, bis zu den Oberschenkeln hochgerutscht. Ich wusste, dass ich nicht sehen sollte, was ich sah. Der Weinkrampf musste meine Tante beim Kofferauspacken so jählings überwältigt haben, dass sie nicht mehr dazu gekommen war, ihre Wohnungstür abzuschließen. Sie merkte nicht, dass ich in der Tür stand, und ich wollte schnell wieder gehen. Als ich mich umdrehte, erschien hinter mir meine Mutter in Nachthemd und Morgenmantel. An die Enttäuschung, dass Kinobesuche, Einkäufe, Ausflüge oder Einladungen bei Bekannten, auf die ich mich gefreut hatte, von einer Minute zur nächsten platzten, weil meine Mutter sich unpässlich fühlte, war ich gewöhnt. Ich zitterte immer, ob aus unseren Unternehmungen etwas wurde oder sie sich in Luft auflösten, als wären sie nie wirklich geplant gewesen. Ihre morgendliche Erkrankung war für mich kein Ereignis, das aus heiterem Himmel fiel. Was ich ihr lange nicht verzeihen konnte, war der Blick, den sie auf Martel warf. Dieses Aufblitzen von Schadenfreude. Ein Triumph, den ich verachtenswürdig fand. Heute sehe ich es etwas anders. Ich kann erkennen, dass es auch für Rosa Grund gab, auf Martel neidisch zu sein und ihr manches zu missgönnen. Rösche war der Liebling des Vaters, sie hatte gleich zwei Ehemänner abbekommen und sie hatte Kinder. So betrachtet fiel ihre Lebensbilanz besser aus. Aber was sie entbehrte, wog nicht weniger schwer als das, was Martel fehlte. Es waren nur andere Entbehrungen. Die Möglichkeit, im eigenen Auto in den Schwarzwald zu fahren, mit selbstverdientem Geld Urlaub zu machen, morgens in einem Trainingsanzug auf einer Wiese zu stehen und gymnastische Übungen zu verrichten, diese Möglichkeit war für meine Mutter so unerreichbar wie eine Fahrt zum Mond. Sie setzte sich zu Martel aufs Bett, beteuerte ihr unendliches Bedauern und begann, ihre miserable Verfassung in allen Einzelheiten zu schildern. Wenn es etwas gab, das Martels Schluchzen schlagartig beenden konnte, dann solche weitschweifigen Selbstdiagnosen aus Rosas Mund. Sie setzte sich abrupt auf, zog den Rock herunter und ging ins Entree, um ihren Koffer weiter auszupacken. »Gott, Rosa«, sagte sie mürrisch, »wenn du krank bist, leg dich ins Bett und halt kein Vortrag.« Zwei Tage später kam mein Vater mit dem Auto in die Pfalz, um meine Mutter, die sich für eine Zugfahrt zu schwach fühlte, und mich abzuholen. Anstatt in der Kurklinik befand sich Martel nun im Haus mit 5 Menschen, die zu beköstigen und zu versorgen waren.